Jean Cocteau schrieb 1930 den Monolog »Die geliebte Stimme« in der Absicht, einer Schauspielerin einen möglichst großen Raum für ihre Gestaltungskunst zu bieten. Seither gibt es eine Reihe berühmter Darstellerinnen, die in diesem Abschiedsdrama einer verlassenen Geliebten brillierten. Simone Signoret, Jeanne Moreau, Ingrid Bergmann, Anna Magnani, Elisabeth Bergner und Hildegard Knef. Es existieren historische Aufnahmen als Hörspiel von Hildegard Knef, Elisabeth Kuhlmann, Brigitte Hornay und Edith Herdegen. 1993 wurde »Die geliebte Stimme« vom österreichischen Rundfunk mit Sabine Sinjen produziert. Die Interpretation dieser unvergessenen Schauspielerin ist heutig, weit entfernt vom Pathos und ein Dokument ihrer großen Gestaltungskunst. Hören Sie nun also »Die geliebte Stimme«. Hörspielmonolog von Jean Cocteau. Hallo! Hallo? Hallo? Wer ist da? Nein, gehen Sie aus der Leitung schnell. Hallo? Hallo? Nein, hier ist nicht das Amt. Hallo, Fräulein. Jetzt legen Sie doch auf. Mein Gott, hier ist nicht Dr. Schmidt. Nein, 08 ist hier nicht 0. Es ist zu dumm. Ja, ich bin angerufen worden. Das weiß ich nicht. Hallo? Ja, aber liebe, gnädige Frau, was soll ich denn tun? Sie sind aber nicht sehr höflich. Wieso meine Schuld? Ganz und gar nicht. Hallo? Hallo, Fräulein, ich werde verlangt und kann nicht antworten, dass immer zu jemandem in der Leitung ist. Bitte sagen Sie doch der Dame, sie möchte endlich auflegen. Hallo? Du! Bist du's? Ja! Ach, ich verstehe dich so schlecht. Nein, nein, das klingt, als ob du sehr weit weg wärst. Hallo! Oh, das ist doch schrecklich. Es ist immer zu jemand in der Leitung. Jetzt bitte leg auf und lass dich gleich wieder verbinden. Gleich wieder verbinden, sage ich. Ruf mich gleich wieder an. Ja, aber liebste Frau, ich habe Ihnen schon erklärt, dass ich nicht Dr. Schmidt bin. Hallo? Oh, Gott sei Dank, endlich du. Ja, sehr, sehr gut. Ja, das ist ein Zufall, wirklich, du. Seit einer Viertelstunde bin ich zu Hause. Hast du noch nicht angerufen, oder? Nein, nein, zum Abendessen war ich bei Martha. Jetzt, Viertel nach elf wird es sein. Bist du zu Hause? Ja, dann sieh doch auf die Kaminuhr. Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Gestern Abend, da habe ich mich sehr früh niedergelegt und, ach ja, weil ich nicht einschlafen konnte, da habe ich eine Tablette genommen. Um 9. Ein bisschen Kopfweh heute früh, aber das ging rasch vorbei und Martha war auch zum Frühstück da und dann haben wir Besorgungen in der Stadt gemacht und dann kam ich wieder heim und dann habe ich alle Briefe ordentlich in die gelbe Tasche zusammengetan und dann... Was denn? Ganz stark bin ich. Na wirklich, ich schwör's dir. Sehr, sehr stark, ja. Sie hat mich abgeholt. Ja, jetzt komme ich gerade von ihr, du. So gut war sie, also du. So was von gut. Na, das scheint nur so, aber das ist sie gar nicht. Du hast recht gehabt. Wie immer. Mein rotes Kleid, na, mit dem, du weißt ja, und meinen schwarzen Hut, ja. Ich habe den Hut noch gar nicht abgenommen. Na, ich rauch nicht. Na du, ich habe den ganzen Abend nur 3 Zigaretten geraucht. Doch, das ist wahr. Doch, bestimmt. Sleep. Und du? Kommst auch gerade nach Hause? Ach, du bist gar nicht ausgewiesen. Was für ein Prozess denn? Du überanstreng dich nur nicht. Hallo? Hallo? Trennen Sie uns nicht! Du, wenn man uns trennt, dann ruf mich gleich wieder an. Sicher? Hallo? Nein, ich bin ja da. Die gelbe Tasche hier. Deine und meine Briefe. Ja, kannst sie abholen lassen, wann du willst. Ist ein bisschen hart. Ja, aber lieber, ich verstehe dich doch. Lieber, komm, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Das ist doch ganz natürlich. Nur von mir ist es dumm. Ich auch nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich so stark sein kann. Gott, bewundern brauchst mich nicht gerade. Du, ich gehe ein bisschen wie im Traum herum, zieh mich an, geh aus, komm wieder heim. Das ist alles mechanisch, du. Vielleicht werde ich morgen schon nicht mehr so stark sein. Du, oder nicht den Schatten eines Vorwurfs. Ich, jetzt lass doch. Wieso? Also natürlich. Nein, im Gegenteil, hallo? Du, wir waren uns doch immer einig über unsere Freiheit. Das wäre ein Verbrechen gewesen, wenn du es mir bis zuletzt verheimlicht hättest. Dann wäre das vielleicht zu hart, zu plötzlich gekommen. Aber so habe ich doch Zeit gehabt, mich an alles zu gewöhnen, alles zu verstehen. Komödie, wieso? Hallo? Wer ich? Ich spiele dir eine Komödie vor, aber lieber, du kennst mich doch. Weißt du, das kann ich gar nicht. Nein, sicher nicht. Ganz ruhig. Das musst du doch hören, sage ich. Meine Stimme klingt doch nicht, als verberge ich dir etwas. Nein, ich habe mir vorgenommen, stark zu sein und ich bin's. Wieso? Das war doch ganz was anderes. Möglich, man weiß alles vorher, wartet drauf und dann kommt doch immer alles anders. Jetzt übertreibst du. Du, wenigstens habe ich Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen. Du warst immer so gut. Du hast mich richtig eingelullt. Du, es stand einfach zu viel gegen unsere Liebe. Du, entweder man hätte sich entschließen müssen, auf 3 glückliche Jahre zu verzichten oder alles andere mit in Kauf nehmen. An ein gutes Ende habe ich nie geglaubt. Jetzt zahle ich teuer, aber für ein Glück, das unbezahlbar war. Hörst du mich? Unbezahlbar. Und ich bereue nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Du täuschst dich. Nein, sicher nicht. Ich habe, was ich verdiene. Ich wollte doch unvernünftig sein und unsinnig glücklich, lieber. Hörst du? Hallo. Komm jetzt, lass mich sprechen. Du darfst dir keine Schuld geben, das ist alles meine Schuld. Erinnerst du dich an den Sonntag in Versailles und an den Brief? Ach, also ich wollte doch kommen. Ich habe dir doch den Mund zugehalten. Ich habe dir gesagt, mir wäre alles gleich. Nein. Darin bist du nun ungerecht. Doch, ich habe zuerst telefoniert. Nein, Dienstag der 27., ich weiß es noch ganz genau. Montagabend, da kam dein Telegramm, am 26. Kannst dir denken, dass ich die Daten noch weiß. Deine Mutter, warum? Das ist doch nicht nötig. Ich weiß noch nicht. Ja, vielleicht. Ach nein, sicher nicht gleich. Und du? Morgen? So schnell, ja. Ja, aber das wusste ich ja gar nicht. Dass... Ja. Du, warte. Moment. Warte. Doch, das geht doch. Das geht doch. Doch morgen früh, da liegt die gelbe Tasche beim Portier und Josef braucht sie nur abzuholen. Ach, ich, Gott, weißt du, vielleicht bleibe ich in der Stadt, vielleicht gehe ich auch ein paar Tage aufs Land zu Martha, ich weiß noch nicht. Ja, der ist hier. Wie eine Seele in Not kommt er mir. Vorgestern, weißt du, da schlich er den ganzen Tag zwischen dem Wohnzimmer und dem Eingang immer hin und her und spitzte die Ohren und horchte und schnupperte mich, sah nur vorwurfsvoll an, weil ich so ruhig da saß und ihm nicht suchen half. Ja. Ja. Ja, nimm ihn zu dir. Das ist sicher das Beste. Du, das arme Tier, das wird ja sonst nur leiden. Du bist ja auch gar kein Hund für eine Frau wie mich. Du, ich werde mich nicht genug um ihn kümmern. Ich werde ihn nicht spazieren führen. Nein, nein, du, der bleibt viel besser bei dir. Aha, mich wird er schnell vergessen. Wirst ja sehen. Wieso schwierig? Du kannst doch sagen, das sei der Hund deines Freundes. Dann hängt er ja auch so an Josef. Nein, nein, Josef soll ihn nur abholen. Ich werde ihm das rote Halsband anziehen. Eine Hundemarke hat er ja wohl immer noch nicht. Das wird sich ja zeigen. Einverstanden. Ich sage dir, ich bin einverstanden. Welche Handschuhe? Ach so, die Autohandschuhe? Ich weiß nicht, ich habe nichts gesehen. Ja, ich sehe gleich mal nach, warte einen Augenblick. Du, bitte, pass nur auf, dass man uns nicht trennt, ja? Hallo? Ich habe nichts gefunden. Nein. Ich habe überall nachgesehen, auf der Kommode, Eingang, nirgends sind sie. Ja, ja, ich sehe gleich noch mal nach, aber sie sind ganz bestimmt nicht. Du, wenn sie sich morgen früh zufällig finden, ja, dann gebe ich sie mit der gelben Tasche zum Portier. Ja, die Briefe. Du, ich weiß, du willst sie verbrennen. Du, hör mal... Jetzt will ich dich um etwas ganz Idiotisches bitten. Wenn du sie verbrennst, so möchte ich, dass du die Asche in die kleine Schildpattdose tust, die ich dir als Zigarettenetui geschenkt habe und die du... Das ist so dumm. Du sei nicht böse, ich war so stark. Bin wieder da, hab mich geschneuzt. Aber weißt du, ich möchte die Asche aufbewahren. Die Papiere deiner Schwester habe ich alle verbrannt, wie sie da waren, ja? Zuerst wollte ich das Päckchen öffnen und die Zeichnung herausnehmen, von der du mir erzählt hast. Aber da ich dir ja geschworen habe, alles zu verbrennen, habe ich alles verbrannt. Gut. Bist schon im Hausanzug, ja? Wirst bald zu Bett gehen, ja? Du darfst nicht so spät nachts noch arbeiten. Solltest dich früher schlafen legen, wo du morgens so früh raus musst. Hallo! Hallo? Ja, aber wieso denn? Wieso? Ich spreche doch ganz laut. Verstehst du mich jetzt besser? Ob du mich besser verstehst, frage ich. Merkwürdig, und jetzt höre ich dich wieder kaum noch. Ja, aber ganz von weitem, ganz weit. Jetzt verstehst du mich besser. Ja, das wechselt eben. Ich spreche noch, Fräulein, ich spreche noch. Jetzt höre ich dich. Du, so gut höre ich dich. Schrecklich war's. Genauso stelle ich es mir vor, wenn man stirbt. Man versteht noch und kann sich nicht mehr verständlich machen. Nein, sehr, sehr gut. Ich verstehe dich sogar besser als vorher. Aber was ist denn mit deinem Apparat los? Der rauscht ja so, als ob es gar nicht dein Telefon wäre. Ich sehe dich vor mir, weißt du? Welches Halstuch? Das rote, siehst du? Links angelehnt, Manschetten zurückgeschlagen, linke Hand, Hörer, rechte Hand, Füllfederhalter, ja, man kritzelt auf ein Löschblatt, ne, Gesichter, Sternchen, Herzen, ja, du lachst, siehst du, ich kann mit den Ohren sehen. Nein, nein, lieber, du sollst mich nicht sehen. Angst? Ich werde keine Angst haben. Schlimmer noch, du, ich bin's halt nicht mehr gewöhnt, allein zu schlafen. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ich weiß nicht. Du, ich sehe mich gar nicht mehr an. Im Badezimmer mache ich gar kein Licht mehr. Gestern, weißt du, da sah ich mich plötzlich im Spiegel einer alten Frau gegenüber. Nein, nein, nein, eine alte, hagere Frau mit grauen Haaren und vielen kleinen Fältchen. Lieber, lieber, gut sehe ich noch aus. Etwas Schlimmeres hätte mich antun können, ein Kompliment für Schauspielerinnen. Da wäre es mir schon lieber, du würdest sagen, seht euch nur dieses alte, verschrumpelte Weiblein an. Ja, Verehrtester. Ihr habt doch nur Spaß gemacht. Jetzt sei doch nicht so. Ja, Gott sei Dank bist du ungeschickt und hast mich lieb. Wenn du geschickter wärst und mich nicht lieb hättest, dann wäre dieses Telefon eine furchtbare Waffe, die alles lautlos, spurlos ab, ab, ab. Hallo? Wo bist du? Hallo? Nein, ich bin getrennt worden, Fräulein. Ach so. Hallo? Nein, ich bin getrennt worden, Fräulein. Das weiß ich nicht. Das heißt, warten Sie. Doch. Geben Sie Hotel 7804. Der ist besetzt. Ich werde wieder angerufen. Gut. Hallo? 7804, nicht 05! 04, ach Gott! Fräulein, es ist eine falsche Verbindung. Sie geben immer 05. Ich habe 04 verlangt. Und Hotel 7804. Und Hotel 7804? Aha. Ja. Sind Sie es, Josef? Wir haben eben telefoniert, wir wurden getrennt. Der war nicht zu Hause. Ah, so, ja, richtig, richtig. Er telefoniert ja von dem Restaurant aus. Wir wurden getrennt und da habe ich ganz in Gedanken seine Nummer. Vielleicht das... Das ist schon gut. Ja, Josef, danke. Gut, wieder. Ist es? Wir waren getrennt. Nein, ich habe gewartet. Nein, ich nahm den Hörer ab, weil es klingelte, aber es meldete sich keiner. Ja, ja. Deswegen war besetzt. Lieb von dir, dass du wieder angerufen hast. Das ist sehr... Ich bin wieder da. Es ist absurd. Verzeihung. Nichts. Ich habe nichts. Ich schwöre dir, ich habe nichts. Nur weißt du, man spricht und vergisst dabei, dass man wieder still sein muss. Also hör zu. Hör zu. Du weißt, ich habe dich noch nie belogen. Ich weiß ja, ich glaub dir ja. Nein, das ist es ja nicht. Es ist, dass ich dich eben belogen habe. Ich dich jetzt eben, da am Telefon. Seit einer Viertelstunde belüge ich dich. Ich weiß, ich habe nichts mehr zu erwarten, keine Chance mehr, aber Lügen bringt mich gar nicht weiter und dann lüge ich auch wirklich sehr ungern. Ach Gott. Nicht gerade was Schreckliches, brauchst keine Angst zu haben, aber ich habe gelogen, als ich dir gesagt habe, ich sei zum Abendessen ausgewiesen. Ich war nicht aus. Ich habe auch kein rotes Kleid an, ein Nachthemd habe ich an und Mantel, denn ich bin die ganze Zeit nur da gesessen und habe auf dieses Telefon gestarrt und auf deinen Anruf gewartet und bin aufgestanden und umhergegangen und bin fast wahnsinnig geworden und wollte runtergehen auf die Straße und ein Taxi nehmen und zu deinem Haus fahren und warten. Worauf? Worauf denn? Ich weiß es nicht. Ich will ja vernünftig sein. Du hast recht. Auf alles werde ich dir eine Antwort geben, auf alles, ich schwör's dir. Hier. Nichts. Ich habe nichts gegessen. Ich konnte einfach nicht. Ich war sehr krank. Gestern Abend, weißt du, da wollte ich eine Tablette nehmen zum Einschlafen. Und da sagte ich mir, wenn ich mehrere nehmen würde, dann würde ich schlafen können, ohne Traum, ohne Aufwachen, dann würde ich tot sein. 12 habe ich genommen, im warmen Wasser. Wie tot. Und dann hatte ich einen Traum. Ich träumte, was wirklich geschehen war. Und beim Aufwachen, da war ich fast glücklich, weil ich dachte, nun sei alles nur ein Traum gewesen. Aber als ich merkte, dass doch alles wirklich ist, dass ich allein war im Bett und nicht meinen Kopf an deine Brust legen konnte, da fühlte ich auf einmal, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr leben. Leicht. Leicht und kalt. Ich fühlte mein Herz nicht mehr schlagen. Der Tod kam langsam. Weil ich plötzlich namenlose Angst bekam. Ja, darum telefonierte ich nach einer Stunde mit Martha. Ich hatte nicht den Mut, allein zu sterben. Lieber. Heute früh um 4. Sie kam mit dem Arzt, der bei ihrem Haus wohnt. Ich hatte über 40 Fieber. Du, anscheinend ist das gar nicht so leicht, sich zu vergiften. Man irrt sich in der Dosis. Ja, der Arzt gab mir eine Spritze und Martha blieb bis heute Abend hier. Und dann habe ich sie aber doch gebeten, wegzugehen. Denn du hast mir ja versprochen, mich zum letzten Mal anzurufen. Und ich hatte solche Angst, man würde mir nicht erlauben, mit dir zu sprechen. Sehr, sehr gut. Gar nicht mehr. Doch, das ist wahr. Doch, bestimmt. Du, ein bisschen Fieber, 38,2, das ist mehr Nervensache. Du brauchst dich wirklich nicht zu beunruhigen. Mein Gott. Mein Gott, bin ich blöd. Bin ich blöd. Du, ich hatte mir geschworen, dich ganz ruhig abreisen zu lassen, dir Adieu zu sagen, als ob wir uns morgen wiedersehen. Man ist so dumm. So dumm. Schwer. Schwer. Schwer ist nur das Auflegen müssen, denn sobald ich deine Stimme höre, da bin ich ganz ruhig. Da schließe ich ganz ruhig die Augen. Weißt du, manchmal, wenn wir beieinander waren und ich mein Ohr an deine Brust gelegt habe und du hast gesprochen, dann hörte ich deine Stimme genau wie jetzt am Telefon. Feige. Ich bin's, die feige ist. Ich hatte mir geschworen. Ja, zum Beispiel. Das ist nicht richtig, lieber. Ich wiederhole es. Ich wusste ja. Ich wusste, ich war auf alles vorbereitet, was eingetroffen ist. Und dabei gibt es so viele Menschen, die sich einbilden, sie könnten ihr Leben lang bei dem geliebten Menschen bleiben und die der Trennung ganz unvorbereitet gegenüberstehen. Aber ich wusste ja, ich wusste. Du, ich habe sogar neulich, das habe ich dir nie verraten, ihr Bild gesehen. In einem Modegeschäft. Das Heft lag auf dem Tisch und die Seite war gerade aufgeschlagen. Das ist doch menschlich. Oder findest du weiblich? Weil ich uns die letzten Tage unseres Zusammenlebens nicht verderben wollte. Das ist doch ganz natürlich. Komm, du darfst mich jetzt nicht besser machen, als ich bin. Ich höre Musik. Ich sagte, ich höre Musik. Ja, dann hau gegen die Wand und verbiete diesen Leuten, um diese Zeit Musik zu spielen, du. Wahrscheinlich haben sie sich's angewöhnt, weil du so selten zu Hause geschlafen hast. Das ist nicht nötig. Marthas Arzt wird wahrscheinlich morgen früh wiederkommen. Du, das ist ein sehr, sehr guter Arzt. Warum soll ich den kränken und einen anderen nehmen? Das hätte ja wirklich gar keinen Sinn. Nein, du brauchst dich wirklich nicht zu beunruhigen. Ja, doch. Ja, doch. Sie wird von mir berichten. Ich verstehe. Ich verstehe. Übrigens, diesmal bin ich tapfer. Ja, viel, viel besser. Wenn du nicht angerufen hättest, dann wäre ich gestorben. Nein! Nein! Warte, wir müssen einen Weg finden. Du, ich weiß, diese Szene ist unerträglich für dich. Ich weiß, dass ich deine Geduld auf eine harte Probe stelle, aber versteh mich, Diese Schnur ist noch das Letzte, was mich mit dir verbindet. Vorgestern Abend, da habe ich geschlafen. Ja, ich nahm das Telefon mit ins Bett. Nein, im Bett. Du, ich weiß, es klingt albern, aber ich nahm das Telefon mit ins Bett, weil es mich doch schließlich noch mit dir verbindet. Es reicht doch bis zu dir. Und dann hast du mir auch versprochen, mich zum letzten Mal anzurufen. Und stell dir vor, da hatte ich eine Menge, Menge seltsamer Träume. Der Anschlag der Telefonglocke, der wurde zum Schlag, den du mir gabst, und ich stürzte. Und dann war es mir, als würge mich etwas am Hals. Und dann war ich auf dem Meeresgrund und der war wie meine Wohnung hier. Und dann war ich ein Taucher und durch einen Schlauch mit dir verbunden. Und ich flehte dich an, diesen Schlauch nicht durchzuschneiden. Das sind natürlich dumme Träume, wenn man sie so... Da lebten sie und da war das schrecklich. Weil du zu mir sprichst. Du, seit Jahren lebe ich nur durch dich von dir. Du bist die Luft, die ich atme. Meine Tage vergehen damit, dass ich auf dich warte. Ich glaube dich tot, wenn du in einen Augenblick zu spät kommst. Ja, jetzt atme ich, denn du sprichst zu mir. Siehst du, meine Träume, die waren gar nicht so dumm. Wenn du jetzt auflegst, dann schneidest du mir die Luft ab. Na, ich habe kein Fieber genau gemessen, weil es keinen Ausweg gibt. Ach so, darum hätte ich lieber stark bleiben und dich belügen sollen, aha. Also zu tun, du, ich habe immer zu tun. Beschäftigen, natürlich kann ich mich beschäftigen. Das ist das Gleiche, als wenn du einem Fisch den Rat gibst, er möge sich sein Leben ohne Wasser einrichten. Ich brauche keine Menschen. Ablenken, an etwas anderes denken. Weißt du, wie oft ich seit Sonntagabend an etwas anderes denken konnte? Das klingt nun gar nicht poetisch, aber das ist wahr. Einmal beim Zahnarzt, als er meinen Nerv behandelt hat. Allein. Seit 2 Tagen, da sitzt er an der Tür und wartet. Ja, ich habe ihn ja gerufen. Ich wollte ihn ja streicheln. Aber der lässt sich ja gar nicht mehr anrühren. Denkt ihr, fast hat er mich gebissen. Ja, mich. Der fletscht die Zähne und knurrt. Das ist ein ganz anderer Hund geworden. Ich habe förmlich Angst vor ihm. Der frisst nicht. Und wenn er mich ansieht, überläuft's mich. Zu Martha, ich habe dir doch gesagt, er lässt niemanden in seine Nähe. Er wollte Martha gar nicht zur Tür hereinlassen. Sie hatte alle Mühe, an ihm vorbeizukommen. Ja, das wäre auch vernünftiger. Du, ich schwöre dir, ich habe Angst vor ihm. Ich weiß nicht warum, vielleicht glaubt er, ich habe dir was angetan. Er ist ein armes Tier. Du, ich verstehe ihn nur zu gut. Der liebt dich. Er sieht, dass du nicht mehr nach Hause kommst und glaubt, ich sei schuld daran. Ja. Sieh zu, dass du Josef schicken kannst. Ja. Ja, mit Josef, da wird er mitgehen. Der hängt nicht mehr an mir, das sieht man jetzt. Ich schwöre dir, er lässt sich von mir nicht mehr anrühren. Wenn du ihn nicht zu dir nehmen willst, ja, dann gebe ich ihn in Pflege. Warum sollen das arme Tier krank werden oder bösartig? Wenn er bei dir ist, dann wird er niemanden beißen. Er wird die lieben, die du liebst. Ich will sagen, er wird die lieben, mit denen du lebst. Ich glaub dir ja, lieber. Aber das ist doch schließlich nur ein Hund. Wenn er auch noch so klug ist, das empfindet er doch nicht. Geniert haben wir uns freilich nie vor ihm. Weiß Gott, was der alles gesehen hat. Ich meine, vielleicht erkennt er mich nicht mehr. Vielleicht hat er Angst vor mir. Man kann nie wissen. Im Gegenteil, siehst du, als die Tante Johanna den Abend erfuhr, dass ihr Sohn tot ist, sie war doch immer so blass und klein, da wurde sie auf einmal ganz rot und riesengroß, eine rote Riesin. Sie stieß an die Zimmerdecke mit ihrem Kopf und ihr Schatten füllte das ganze Zimmer aus. Und man hatte solche Angst vor ihr. Man hatte solche Angst. Verzeih, ihr Hund. Der verkroch sich unter die Kommode und bellt. Ich weiß es doch nicht, lieber, woher soll ich's denn wissen? Ich bin ja gar nicht mehr ich. Ich musste furchtbare Dinge tun. Denk dir, das ganze Päckchen mit den Fotografien und dem Kuvert dazu habe ich auf einen Ruck mitten durchgerissen, ohne es selbst zu wissen. Das wäre für einen Mann ein Kraftakt gewesen. Ja, auch die Bilder für den Pass. Ich brauche doch keinen Pass mehr. Nein, auf der Reise, da haben wir uns kennengelernt. Das war ein Glück. Und wenn ich jetzt reise, ich brauche keinen Pass mehr. Nicht drängen. Ach, die liebe, gnädige Frau. Ja, aber liebe Dame, wir wollen Sie ja gar nicht interessieren. Brauchen ja nur aus der Leitung zu gehen. Wenn Sie uns lächerlich finden, ja, warum verlieren Sie dann Ihre Zeit, anstatt aufzulegen? Nicht ärgern. Nicht ärgern. Oh, Gott sei Dank endlich. Nein, diesmal war ich's. Ich habe ein paar Mal aufgetippt, hat sie aufgelegt. Gleich nachdem sie diese Frechheit gesagt hat. Du bist ja richtig getroffen durch das, was diese Frau gesagt hat. Ich kenne doch deine Stimme. Aber lieber, so ein Mensch, ja, der muss sehr bösartig sein. Und außerdem kennt sie dich nicht. Sie glaubt, dass du wie alle anderen. Das ist nun ganz und gar nicht dasselbe. Was für Gewissensbisse. Ach komm. Komm, vergiss doch diese alte Geschichte, das ist vorüber. Wie naiv du bist. Wer? Das ist ja gleichgültig. Also, vorgestern, da traf ich diese Person und sie fragte mich, ob du einen Bruder hättest und ob dieser Bruder seine Hochzeit anzeige. Ich habe mich nicht geärgert. Die Wahrheit setzte das übliche Beileidsgesicht auf. Lass sie reden, was sie will. Du darfst nicht ungerecht sein, was mit uns los ist. Das kann doch kein Mensch verstehen. Kein Mensch. Die Leute glauben, man liebt sich oder man hasst sich. Trennung ist Trennung für sie. Du wirst ihnen nie begreiflich machen, dass es Dinge gibt, die weit, weit... Am besten, man macht's wie ich. Ich pfeif drauf, ich pfeif. spreche. Ich spreche. Man glaubt, man spricht wie sonst miteinander und auf einmal, da kommt einem die volle Wahrheit zu Bewusstsein. Wenn man sich inzwischen gesehen hätte, ja, dann hätte man vielleicht das Unmögliche gewagt, aber so, hier, jetzt, an so einem Apparat, da ist zu Ende. Was wirklich zu Ende sein soll. Ja? Keine Sorge. Man nimmt sich nicht zweimal das Leben. Ein Revolver kaufen? Kannst du dir das bei mir vorstellen? Eine Lüge ausdenken. Es gibt sicher Situationen, in denen eine Lüge gut und nützlich ist. Du zum Beispiel. Wenn du mich belügen würdest, um mir die Trennung leichter zu machen. Ich sage nicht, dass du lügst. Ich sage nur, wenn du mich belügen würdest. Ganz einfach, wenn du nicht zu Hause wärst. Warum bist denn du so böse? Doch, deine Stimme klingt ganz böse. Ich sage nur, wenn du mich täuschen wolltest und ich merkte das, ich nur umso mehr für dich, hallo? Ich sagte gerade, wenn du mich täuschen wolltest und ich merkte das, ich nur umso... Was sagst du da? Was sagst du? Du bist verrückt. Du bist so... Ich habe es doch begriffen. Ich habe es vollkommen begriffen. Weißt du noch, wie ich mich darüber wunderte, dass die menschliche Stimme durch eine so fein geschlungene Schnur dringen kann? Ich habe die Schnur um mich gelegt. Ich habe mir deine Stimme um den Hals gelegt. Und jetzt müsste das Amt uns zufällig trennen. Nach Marseille. Du hör mal, wenn ihr morgen Abend in Marseille sein werdet, so bitte ich dich nicht, in demselben Hotel abzusteigen, in dem wir immer waren. Denn was ich mir nicht vorstellen muss, das existiert nicht für mich. Oder wenigstens nur so vage und ungefähr, dass es weniger wehtut. Du verstehst? Danke. Ich liebe dich. Also dann. Dann. Jetzt hätte ich eben ganz in Gedanken auf Wiedersehen gesagt. Man kann nie wissen. Es ist besser so. Es ist viel besser so. Und jetzt mach rasch. Jetzt darfst du trennen. Trenne, rasch, komm. Leg auf. Sei ganz ruhig. Ich liebe dich. Leg auf. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sie hörten Die geliebte Stimme, einen Hörspielmonolog von Jean Cocteau mit Sabine Sinjen. Regie Günther Huber. Produktion Österreichischer Rundfunk 1993.